Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, schon wieder ist tiefe Nacht und wir sind da, hoffentlich seid ihr auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Ihr seid mit all euren Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt, am Zuge, wenn ihr mit mir reden wollt. Das ist die Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111. André ist der Erste, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Weswegen hast du angerufen? Wegen meinem Alkoholproblem. Mit 15 Jahren? Ja. Erzähl mal darüber. Ja, ich bin schon seit eineinhalb Jahren am Trinken. Mhm. Ja, und ich habe auch viele Probleme damit. Und ich... Erzähl doch mal, mit 13,5 hat es angefangen. Ja. Wie kam das dazu? Ja, ich weiß selber nicht, mein Opa ist auch Alkoholiker. Mhm. Und dann soll ich noch immer was holen, zu trinken und so. Mhm. Schnaps und so. Mhm. Ja, habe ich auch immer gekriegt, weil ich schon älter aussehe. Mhm. Ja, und dann da habe ich da auch immer Geld für gekriegt, da habe ich da auch immer mit gesoffen und so. Mhm. Hast du mit deinem Opa zusammen gesoffen? Ja. Also er hat dir dann auch eingeschenkt? Ja. Mhm. Mit 13,5? Ja, da habe ich mal 10 Mark gekriegt, mal 20 Mark und so. Mhm. Und da konnte ich da immer umsonst was trinken und so. Mhm. So fing es an und hat sich dann noch immer mehr gesteigert? Ja, ich trinke eigentlich nur Bier eigentlich, ne? Mhm. Und wenn ich mal meinen Opa, ich habe jetzt mit dem auch schon Streit gehabt, habe ich eben nicht gesagt, aha. Mhm. Und dann, ich trinke eigentlich nur Bier. Mhm. Wie viel trinkst du denn so pro Tag? Zwischen 10 und 15 Dosen. 10, 15 Dosen. Mhm. Wann? Auf den Tag verteilt, oder? Na, ist unterschiedlich. Manchmal morgens vor der Schule, wenn ich zur Schule gehe. Mhm. Und manchmal auch spät abends. Mhm. Du lebst bei deinen Eltern noch? Ja, meine Mutter und mein Vater ist geschieden. Mhm. Und mein Vater ist jetzt der wohnt jetzt woanders. Und dann ich wohne jetzt bei meiner Mutter und meine Mutter hat auch schon einen Freund. Ja. Was ist deine Mutter? Neuen Freund. Die hat einen neuen Freund. Kriegt deine Mutter das denn mit, dass du sehr viel Alkohol trinkst? Ja. Und was sagt die dazu? Ja, die sagt ja schon gar nichts mehr dazu. Weil ich, wenn die jetzt zum Beispiel, wenn ich morgens nicht aufstehe, wenn ich besoffen bin oder so, mhm. dann klopft die vielleicht an der Tür mal an oder so, dann interessiert mich aber nicht. Mhm. Und dann macht die jetzt das schon gar nicht mehr. Mhm. Ich war schon seit 2 Wochen jetzt nicht mehr in der Schule. Ach so, du warst seit 2 Wochen nicht mehr in der Schule. Ja. Überhaupt, wenn du denn in der Schule bist oder warst, wie geht das denn da? Bemerken die Lehrer das nicht? Haben die schon mal was zu dir gesagt? Ja doch, die haben auch schon hier auf das angerufen, aber das, mhm. meine Mutter hat mir ja schon gesagt und so, dass ich gehen soll, sonst komme ich in den Knast und was weiß ich, was die alle sagt, mhm. aber das ist mir scheißegal. Mhm. Also es kommt auch schon mal vor, dass du... Also vielleicht nicht hackedicht, aber relativ angezwischert in der Schule sitzt. Auch, ja. Ja. Mh. Wie kommst du jetzt zur Zeit an das Geld? Auch noch immer über die Connection Opa, oder wie? Na, jetzt, mein Opa hab ich jetzt, der liegt jetzt im Krankenhaus, ne? Mhm. Da kann er ja nichts trinken. Mhm. Früher habe ich den mal gebracht zum Krankenhaus, wo der schon öfters war, da wegen seiner Dings, da wegen seiner Prothese und so, was er alles hatte. Mhm. Also viele Sachen da anlaufen. Mhm. Ja, woher kriegst du jetzt das Geld? Ja, von meiner Mutter, oder ich glaube mir das auch. Wo klaust du es dir? Ein Geschäft. Oder von meiner Mutter. Ich habe letztes Mal von meiner Mutter noch 100 Mark geklaut. Und die kriegt das dann mit? Die weiß, dass du es bist? Ja. Und sagt dann nichts weiter dazu? Oder? Mhm. Ja. Geht deine Mutter arbeiten? Ja. Wir haben erst 3 kleine Kinder haben wir erst gekriegt. Mhm. Und mein Vater ist auch ein Kind. Und ich wohne jetzt bei den 3 Kleinen. Ne? Mhm. Und das geht mir auch alle auf den Geist. Dann schreien die immer die ganze Zeit. Mhm. Geht dir dieses Leben denn nicht auch auf den Geist, das du da führst? Ich stelle mir das nicht so toll vor. Ja, auch. Mhm. Wie sieht das denn aus? Hast du überhaupt noch Freunde? Ja, Freunde habe ich wohl, aber die kiffen nur. Mhm. Und, gibt's das bei dir auch ab und zu zusätzlich noch, kiffen, neben dem Alkohol? Ne, das nehme ich auf jeden Fall nie. Das nimmst du nicht? Nein. Mhm. Wollte mir schon mal eine andere, nur so mache ich aber nicht. Mhm. Hast du denn schon mal versucht, für dich zu sagen, also irgendwie, das ist nicht das Gelbe vom Ei, was ich da mache. Ich mache jetzt mal einen Schnitt und lass die Hände ganz vom Alkohol. Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, wo ich bei meinem Vater war, meine Zeit. Ich war 2 Wochen oder so bei meinem Vater, hab ich da auch wo geschafft. Mhm. Aber ja, aber wenn ich jetzt hier bin, meine Mutter trinkt auch wohl öfters mal. Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du auch sehr viel aus Frust trinkst, weil du keinen Bock hast auf das ganze Leben um dich herum. Ja, das ist auch so. Ich habe keinen Bock, jetzt zum Beispiel, dass wenn ich jetzt morgens aufstehe und dann ich dann zur Schule gehe und so, da kriege ich dann Geld überhaupt, wenn ich arbeiten gehe. Ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Welche Klasse gehst du? Neunte. Ne? Ich bin einmal Sitzung im Weg. Mhm. Was ist denn dein, hast du ein berufliches oder ein schulisches Ziel? Hast du, müssen mittlere Reife machen oder? Na, ich weiß gar nichts. Ne? Gar nichts. Ich weiß nichts. Auch kein Berufswunsch oder Traum im Kopf? Na. Mhm. Ja, Dachdecker vielleicht. Mhm. Kannst du natürlich vergessen, wenn du immer besoffen bist, ne? Ist klar. Ja. Mhm. Überhaupt eine Ausbildung zu machen, kannst du vergessen, wenn du besoffen bist. Wäre dir lieber, wenn du nicht mehr bei deiner Mutter wohnen würdest? Ja, ich würde wohl gerne bei meinem Vater wohnen. Aber das geht nicht, weil der ist wohl Geldprobleme nicht, aber so mit der Wohnung, weil ich so klar bin. Wäre dir es denn auch vielleicht eine Möglichkeit, oder wäre dir das recht, wenn du alleine wohnen könntest? Ja, wollte ich auch. Ich kann das ja auch machen. Ich habe eine Therapeutin, da gehe ich jeden Montag hin. Ach, du hast eine Therapeutin? Ja. Weiß die von deinem Alkoholproblem? Ja. Was sagt die dazu? Ja, die sagt auch, soll ich damit aufhören. Ich komme ja so bald schon weg. Wahrscheinlich. Wie? Nach Längerich. Wohin kommst du? Nach Längerich. Was ist das? Das ist so eine Therapie. Ah ja. Wegen Alkohol und so. Aber das ist doch schon mal ein ganz guter Ansatz. Du bist bei der Therapeutin. Findest du die in Ordnung? Ja. Hast du Vertrauen zu der? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Nicht richtig. Nicht richtig. Jetzt hast du ja bei mir angerufen. Ja. Was versprichst du dir eigentlich davon, dass du hier bei mir angerufen hast? Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Aber du bist doch schon auf dem besten Wege, André. Weißt du selbst, dass das nicht das Richtige ist, was du da tust? Weil ja, aber wenn ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt eine Freundin haben will, ich gehe da hin, ne? Wenn ich ganz nüchtern bin, dann traue ich mir da nicht, die anzusprechen, oder weiß ich. Ja, dann musst du dich halt anstrengen. Was ist das denn für ein schwachsinniges Argument? Ich traue mich nicht, die Frau anzusprechen, deshalb muss ich mir ein Bier reinkippen. Dann streng dich gefälligst an, denn beim dritten Mal schaffst du das. Ja, aber das ist ja keine Ausrede. Ich kenne das aber so nicht. Ja, dann musst du es halt kennenlernen. Ja. Aber das Allerwichtigste, André, ist, dass du, wenn du schon abhängig bist, was ja sein kann ich nicht beurteilen, erstmal in die Klinik kommst und eine Therapie machst. Und das ist ja eingefädelt, ne? Ja. So, und der nächste Schritt ist, darüber nachzudenken, ob du vielleicht auch aus diesem Haushalt raus solltest. Es wird dir vom Jugendamt, werden dir solche Sachen angeboten mit betreutem Wohnen oder dass du eine eigene Wohnung hast, das Jugendamt zahlt ein bisschen und guckt auch mal ein bisschen zu dir hin. Das wären doch alles Möglichkeiten. Vielleicht, dass du richtig ein eigenes Leben dir aufbaust. Und? Hast du das mit der Therapeutin auch schon mal besprochen? Ja, die haben mir auch schon gesagt, ein betreutes Wohnen und so, aber erst wollte ich das, dann wollte ich das wieder nicht. Dann musst du dich schon für irgendwas entscheiden. Du musst auch schon sagen, ich will jetzt ein eher für mich auch interessanteres Leben demnächst mal führen. Dein Leben, so wie du das jetzt führst, klingt für mich verdammt öde und langweilig. Ja, mein Vater, der kann das auch so ein halbes Jahr eben aufhören und ein Jahr aufhören, wenn er das will, dann macht er das auch wieder. Aber ich kann das einfach nicht. Wenn ich jetzt hier wohne, so wie der du bist. Also, es klingt alles sehr versumpft. Habe ich recht, ne? Ja. Wann ist denn das geplant mit der Therapie, mit der Klinik? Ja, das wird sich heute feststellen. Heute, also jetzt am kommenden Tag? Ja. Ich hoffe, dass das sehr bald dann stattfinden wird. Ja. Und dann red mit der Therapeutin nochmal darüber, über die Möglichkeiten, aus der Wohnung rauszukommen. Ja. Ich glaube, so wie du das jetzt beschrieben hast, dass das ein wichtiger Faktor ist für dein Rumsumpfen. Dass du keinen richtigen Halt hast und immer angenervt bist von allem. Ja. Mein Lieber. Also, und die Mädels kannst du auch ansprechen ohne Alkohol. Ja. Ne? Und immer wieder ausprobieren. Alles Gute. Und einen schönen Gruß an deine Sendung noch. Danke, André. Und ich wollte fragen, ob ich noch ein Autogramm kriege. Ja, bitte, diese Nummer am Tage anrufen, dann kriegst du eins. Ja. Okay, ja, tschüss. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110, beide Nummern sind kostenfrei. Und jetzt ist David dran und David ist 20. David, ja. David, Entschuldigung. Ja, nö, kein Thema. Mann, David. Ja, also mein Thema ist, ich hatte am Heiligabend einen schweren Autounfall. Mhm. Also gerade am Heiligabend, das war nicht so toll. Ich bin bei Glatteis gegen einen Baum geprallt mit der Fahrerseite. Mhm. Und bist du zu schnell gefahren? Bitte? Bist du zu schnell gefahren? Nein, überhaupt nicht. Ich bin zu langsam gefahren sogar. Also es waren 70 erlaubt. Ich bin 50 gefahren, weil ich noch zwei Leute im Auto hatte und wir hatten uns unterhalten. Mhm. Und ich bin halt gegen einen Baum geprallt dabei. und hatte einen Zwerchfellriss und durch diesen Zwerchfellriss, was man mir jetzt erklärt, haben sich meine ganzen inneren Organe im Körper verteilt und meine Lunge zugedrückt, meinen linken Lungenflügel. Mhm. Und sodass ich kaum noch Luft gekriegt habe. Das habe ich allerdings erst wohl hinterher gemerkt, mhm. weil man mir es äußerlich nicht angesehen hat. Ich hatte also nur innere Verletzungen. Ja. Das hat man erst beim Röntgen im Krankenhaus festgestellt und dann mhm. wurde ich notoperiert. Mhm. Und seitdem bin ich der Meinung, dass ich Heiligabend mein zweites Leben geschenkt gekriegt habe, mhm. sag ich mal. Also du bist Heiligabend dann noch notoperiert worden? Ja, genau. Wenn man dich nicht operiert hätte, wärst du vermutlich gestorben? Ja, kann man so sehen, doch. Mhm. Hätte man das nicht so schnell erkannt. Mhm. Also, Dann bist du am ersten Weihnachtsfeiertag irgendwann auf der Intensivstation vermutlich wach geworden. Genau. Ist dir da klar gewesen, relativ schnell, was passiert ist? Überhaupt nicht, weil, also vom 24. weiß ich überhaupt nichts mehr. Mhm. Und am ersten Weihnachtsfeiertag, ich bin halt aufgewacht und dachte nur, ja, irgendwas ist wohl passiert. Mhm. Und was genau, wusste ich jetzt überhaupt nicht. Hattest du Schmerzen? Nö, ja. Voll nicht. Also ich konnte mir halt auch selber was spritzen. Ich hatte da so einen Knopf, da konnte ich draufdrücken. Mhm. Und dann wurde mir das eininjiziert, automatisch. Mhm. Und Schmerzen hatte ich überhaupt nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass ich operiert wurde. Mhm. Ich dachte irgendwie, ja, du hast eine Gehirnerschütterung und irgendwas ist passiert. Aber das wusste ich nicht. Das hat man mir erst am zweiten Mal am Freitag erklärt. Mhm. Was ich genau hatte, was für Verletzungen, das habe ich erst auf der Station erfahren hinterher. Mhm. Weil ich war erst auf Intensiv. Ist das ja so ein gravierender Gedanke, ne? Das ist mein zweiter Geburtstag gewesen. Ja. Wann hast du das richtig kapiert, dass du da dem Tod von der Schippe gesprungen bist quasi, ne? Um ehrlich zu sein, habe ich das bis jetzt noch immer noch nicht so richtig kapiert, mhm. weil ich denke einfach, das braucht so einen gewissen Zeitraum, mhm. bis man das so richtig versteht. Mhm. Ich weiß zwar, dass ich lebensgefährlich verletzt war und dass ich dem Tod entkommen bin, mhm. aber so richtig begriffen habe ich das noch nicht. Wie lange musstest du im Krankenhaus bleiben? 14 Tage nur. 14 Tage nur? Ja, ja. Also da waren die Ärzte selber sehr erstaunt. Mhm. Ich habe dann auch sofort gesagt, irgendwann auf Station, wann ich hier runterkomme, dann meinten sie erst, ja, oh, ist das aber noch ein bisschen. Mhm. Ja, und wie fühlst du dich heute? Hast du noch Schmerzen, Beschwerden? Ja, ich krieg ziemlich schwer Luft. Also manchmal kriege ich gut Luft durch meine Lunge, manchmal kriege ich sehr schwer Luft, da muss ich tief einatmen und... Wie hat sich denn jetzt so danach dein Leben und dein Alltag verändert? Ich lebe jetzt mehr so nach dem Motto Carpe Diem, nutze den Tag, ehrlich gesagt. Siehst du mich im Fernsehen? Siehst du mich im Fernsehen? Ja. Ja? Ich habe ja einen Ring um, in diesem Ring ist das eingraviert. Mhm. Carpe Diem. Oh, schön. Mhm. Ja, ich hatte das damals beim Club der Toten Lichter als erstes Mal. Ja. Seitdem war ich sehr fasziniert von dieser These. Mhm. Und jetzt lebe ich noch intensiver danach, ehrlich gesagt. Was bedeutet denn intensiver Leben für dich? Intensiver Leben bedeutet, dass man einfach mehr Leuten zuhört, Leuten, die man gerne hat, dass man Leuten auch sagt, was man denkt, wie man fühlt. Solche Sachen halt, also Sachen, die eigentlich vorher selbstverständlich waren, die man vielleicht mehr ignoriert hat und die jetzt eigentlich wichtiger geworden sind. Gibt es Situationen, wenn du so an früher denkst, wo du heute sagst, Mensch, wie oberflächlich oder leichtfertig ich da so geredet und gehandelt habe? Ja, in Bezug auf Menschenkenntnis ist vielleicht weniger. Ich hatte früher zum Beispiel super viele Probleme, Frauen anzusprechen oder irgendwie Mädchen anzusprechen, in der Diskussion ist und so. Und das hat sich seitdem irgendwie geändert, weil ich halt immer nur an diesen Satz dann denke und sage, boah, versuch es ganz einfach, du kannst nur verlieren. Guter Tipp auch an André von vorhin, ne? Der sagt, dass er immer ein Bier braucht, um Mädchen anzusprechen. Ja gut, Alkohol brauche ich nicht unbedingt, aber... Nee, natürlich nicht, aber es ist eben, man muss es einfach nur tun, ne? Ja, und wenn es klappt, dann klappt es, und wenn es nicht klappt, dann war es halt ein Versuch, ne? Genau. Ja. Für den Versuch kommt es an, meiner Meinung nach. Und jetzt will ich hoffen, dass du dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass das noch lange nachwirkt. Ich kenne das auch so aus. Ja, auch. Aus eigenen Reihen. Nachlässt und dass man dann genau wieder so denkt wie vorher. Genau, ja. Aber ich bin, wie gesagt, noch nicht ganz drüber hinweg über diesen Vorfall. Und fährst du wieder Auto? Ich fahre wieder Auto, allerdings mit Bedacht. Also mit Bedacht, ja. War's sehr bedächtig. War es nicht sehr seltsam, das erste Mal wieder einzusteigen und zu fahren nach so einem Unfall? Nein, eigentlich eigentlich weniger. Ich war beim Arzt und dann hatte meine Mutter mich zum Arzt mitgenommen und auf dem Rückweg meinte sie, ob ich nicht fahren wollte. Und dann war es trocken, da habe ich gedacht, ja, ich meine, ich kann ja fahren, nur es war halt... Ja, es war ein Unglück. Genau. Ja, und wenn es jetzt nass ist, wie die letzten Tage, bei Nässe habe ich schon Angst und bei Glätte sowieso. Und wenn es 3-4 Grad draußen sind, so wie in dieser Nacht, also an alle da draußen, bei 3-4 Grad kann es schon glatt sein. Weißt du, was traurig ist? Traurig ist, dass man... immer erst was Schlimmes oder was Negatives erleben muss, um so etwas zu sagen, was du gerade erzählt hast. Genau, genau. Das ist echt traurig. Man kann sich das, wenn man gesund ist und wenn man immer nur Glück gehabt hat, tausendmal vor Augen halten. Man versteht es aber nicht. Man versteht es immer erst, wenn man richtig tief drin gesessen hat, irgendwo. Und sowas erst erlebt haben. Es hört sich total bekloppt an. Aber es ist ganz einfach so. Alle Leute, die jetzt in irgendeiner Weise mal etwas Ähnliches erlebt haben, werden jetzt genickt haben, während du das erzählt hast. Ja. Und die anderen werden denken, na, theoretisch hat er recht, aber es geht ihnen nicht wirklich so ins Herz rein, in die Seele. Ja, genau. Ich hoffe, dass du wieder richtig fit wirst, gesundheitlich. Ja, das hoffe ich auch. Und dass du dieses Grundgefühl beibehältst. Ich glaube, das ist ein guter Lebensbegleiter. Ja, denke ich auch. Viel Glück. Alles klar, danke, Domian. Tschüss, David. Ciao. Roland, 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Roland, was ist dein Thema? Ja, mein Thema, ich habe ein Problem mit meiner Verlobten, jetzt in Anführungsstrichen gesehen. Ist sie nicht verlobt oder seid ihr nicht wirklich verlobt? Wir sind verlobt seit dem 1.1. Wir sind auch glücklich zusammen, sag ich mal. Nur ist halt so, ich habe vor einem Jahr, war ich auch verlobt und die Verlobte ist gestorben. Vor einem Jahr. Und daraufhin hat das Leben mir halt sehr viel Pech beschert, sag ich mal. Und magst du erzählen, welches Pech? Ich meine, das ist ja schon ein ganz großes Pech. Oder Unglück oder ein tragischer Vorfall. Was ist da noch passiert? Ja, ganz einfach. Ich habe fangen wir mal mit dem Datum an, ich habe am 23. Februar meine Verlobte beerdigt. Und ich bin seit über 10 Jahren beim Roten Kreuz als ehrenamtlicher Sanitätshelfer, nennt sich das. Und da bin ich am 23. März an einem schweren Autobahnunfall rausgekommen, wo auch ein junger Kerl noch auch gestorben ist, den ich direkt gesehen habe. Und du warst dabei? Ja, da war ich dabei. Und am 9. April war ich dann auf einem regulären Dienst. Aber er hat dann noch jemand sein Leben verloren. Aber etwas älter, aber trotzdem. Und das war in diesem Ausmaß auch das erste Mal, dass du das dann so, ja, dass du so nah dabei warst. Ja, genau. Und jetzt habe ich auch mit Hilfe meiner jetzigen Verlobten, die das alles ganz gut verkraftet und verarbeitet. Wann hast du die eigentlich kennengelernt und die Verlobte? Die jetzige, ja. Wann hast du die kennengelernt? Die habe ich schon vor Jahren kennengelernt. Vor Jahren schon? Und wann hat das dann mit euch voriges Jahr richtig angefangen? Im Prinzip sind wir schon das dritte Mal zusammen. Nur jetzt haben wir, das hat im Mai, habe ich sie wieder getroffen durch den Rotkreuzdienst, wo ich sie auch kennengelernt habe. Und da hat es bei mir richtig gefunkt. Da habe ich gemerkt, wir haben ja wirklich noch was angehört. Jetzt klingt in dem, was du erzählst, doch irgendwie ein Problem mit. Ja. Was ist es? Das Problem ist so, ich möchte mit meiner jetzigen Verlobten zusammenziehen. Das kommt auch mit von mir. Ich möchte sie auch irgendwann heiraten, so in ein paar Jahren. Aber da liegt das Problem. Ich habe in mir irgendwo eine Stimme. Die sagt mir, warte darauf, dass irgendwie eine Absolution kommt, dass die Zeit da ist. Von wegen der verstorbenen Verlobten. Ja. Da ist irgendwie eine Stimme. Ja, ich verstehe. Aber du willst sie ja im Moment gar nicht heiraten. Oder hast du auch ein schlechtes Gewissen, dass du überhaupt schon jetzt mit dieser neuen Frau wieder zusammen bist? Nein, also... Dass ich jetzt mit der zusammen bin, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Also wenn, dann hättest du nur ein schlechtes Gewissen, sie zu heiraten, bald vielleicht zu heiraten. Ja, und mit dem Zusammenziehen. Mit dem Zusammenziehen. Also das Zusammenziehen auch. Ja. Wie konkret war das denn geplant mit dem Zusammenziehen? wir hatten schon Pläne gemacht, wann das geschehen sollte. Mhm. Das hat jetzt wohl noch nicht ganz hingehauen. Wir wollten eigentlich Anfang dieser Woche schon zusammengezogen sein. Mhm. Das ging aber jetzt aus beruflichen Gründen und familiär von ihrer Seite aus noch nicht. Mhm. Wir wollten also erst mit den Eltern reden und da fehlt uns auch noch so ein bisschen der Mut zu, sag ich mal. Also, aber eine Wohnung ist da, oder? Ja, ich habe eine eigene Wohnung. Sie soll, will dann zu dir ziehen? Ja. Und ist, du bist jetzt so unsicher, dass du vielleicht das, deshalb wegen dieses schlechten Gewissens noch ein bisschen verzögern möchtest? Nein, also verzögern möchte ich das nicht. Aber ich habe irgendwie Angst, dass das deshalb irgendwie nicht in die Brüche geht. Und das will ich ihr und vor allen Dingen mir auch nicht antun. Du hast Angst, dass das in die Brüche geht, weil du mit dir noch nicht so ganz im Reinen bist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so in etwa. Also ich glaube, Roland... ich glaube, dass du kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Ich bin sicher, wenn das eine gute Liebesbeziehung war zu deiner verstorbenen Verlobten, und davon gehe ich aus, ja, dass deine verstorbene Verlobte nur dein Bestes würde wollen, jetzt im Leben, in deinem Leben, in deiner Zukunft. Mhm. Und du hast jetzt eine neue Frau kennengelernt und ein Glück auch wieder erfahren. Und da finde ich es überhaupt nicht verwerflich, wenn du mit dieser Frau zusammenziehst. Und ich könnte schwören, dass deine verstorbene Verlobte das auch nicht verwerflich findet. Ja. Und wo ist der Unterschied, ob ihr nun zusammen seid und eigentlich ein Paar seid oder ob ihr nur auch zusammen wohnt? Hast du denn mit deiner verstorbenen Verlobten auch zusammen gewohnt? Ja, sicher. Mhm. Wir waren anderthalb Jahre zusammen, bevor sie verstarb, und waren auch die letzten... Ich war letztes Jahr, waren wir fest zusammen in einer Wohnung. Mhm. An, was ist sie verstorben? Sie ist an einer Herz-Lungen-Embolie verstorben. In welchem Alter? 19 Jahre. Ja. Kam das ganz plötzlich oder stand das im Zusammenhang mit einer Krankheit? Nein, sagen wir mal, nein. Sie war krank und sie hat auch Blutkrankheiten. Mhm. Aber in ihrer Verwandtschaft, ihre Mutter zum Beispiel, hat dieselbe Blutkrankheit, sie lebt auch noch. Mhm. Man kann sich da auch prima mit deinem Leben halten. Man muss nur halt gewisse Sachen dann aufpassen. Dein Verhältnis, deine Beziehung zu deiner jetzigen Verlobten, würdest du das ganz klar mit Ja beantworten, wenn ich dich frage, ist es eine von deiner Seite aus wirklich eine tiefe, ehrliche Liebe? Ja. Ja, ganz eindeutig. Ja. Dann kannst du mit der Frau auch zusammenziehen, finde ich. Finde ich. Und was die Heirat angeht, ist nun jetzt aber auch ganz abgesehen von dem Unglück, da lasst euch nur wirklich noch ein bisschen Zeit. Das muss ja nicht alles... Sie ist noch, also meine jetzige Verlobte ist noch in der Lehre. Ja. Da wollen wir auf jeden Fall warten, bis sie das vorbei ist. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Ja, und dann, die ist jetzt erst so Lehrjahr und ich, dauert ja noch. Ich weiß nicht, ob ich dir, ich kann das auch gar nicht, das schlechte Gewissen wegnehmen kann, aber ich habe dir jetzt meine Meinung dazu gesagt. Das ist eine Meinung von... wahrscheinlich einigen, die du eingeholt hast. Hast du mit Freunden darüber gesprochen? Ja, soweit es ging. Und was haben die so gesagt? Die fanden das eigentlich auch in Ordnung, wenn ich das mit ihr plane. Mhm. Weiß sie eigentlich davon, dass du so Schwierigkeiten innerlich noch hast? Nein, da möchte ich die auch gar nicht mit belasten. Mhm. Weil die helfen ja so wahnsinnig gut über die Geschehnisse hinweg und sie bringt so viel Verständnis auf. Ich möchte aber die Beziehung gar nicht so sehr mitbelasten. Das will ich erstmal mit mir ausgeben. Also Roland, ich finde es nicht verwerflich, das zu tun. Du hast eine Frau, die du liebst, und es geht um Liebe. Und das ist das schlagende Argument schlechthin. Dann kann man das machen, finde ich. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Alles Gute. Ja, schönen Gruß an dich und dein Team. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Laura, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Laura, geht bitte ganz nah ans Telefon. Ja, so? So ist besser. Gut. Ich musste dich ja richtig hören. Ja, Entschuldigung. Was ist dein Thema? Ja, ich rufe an, weil ich musste mich von meinem 14. bis zu meinem 16. Lebensjahr für den Lebensgefährten meiner Mutter prostituieren. Und ich weiß, dass sie es wusste. Also ich bin hingezogen zu ihnen, da war ich 10. Moment, Na, eins vom anderen. Vom 14. bis 16. Lebensjahr musstest du dich für den Lebensgefährten deiner Mutter prostituieren. Was heißt das genau? Hat er dich auf den Strich geschickt? Nein, also ich, an meinem 14. Geburtstag, da stand er abends in meinem Zimmer und er hat mir gesagt, dass es jetzt Zeit wäre, dass ich weiß, was Sex ist. Dann hat er mich vergewaltigt und von da an kamen am Wochenende Männer, weiß nicht, Geschäftspartner, 40 oder 50 Jahre alt und ich musste mit ihnen schlafen. Und das über 2 Jahre hinweg? Ja. Wo hat das stattgefunden? In der Wohnung. Also meine Mutter, die hat am Wochenende immer in einem Restaurant gearbeitet. Mhm. Haben denn die beiden zusammen gewohnt, deine Mutter und der Lebenspartner von ihr? Ja, ich habe bei. Und du hast bei denen gewohnt? Ja. Das hat also in eurer Wohnung stattgefunden? Ja. Während deine Mutter in einem Restaurant gearbeitet hat? Ja, aber sie wusste es. Ich weiß, dass sie es wusste. Sie hat eigentlich auch alles getan, was dieser Mann gesagt hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie war nie so glücklich, dass es mich gibt. Wenn diese Wochenenden kamen, wie war dir dann zumute an einem Freitag, wenn du wusstest, jetzt steht so ein Wochenende wieder bevor? Ich habe mich wahnsinnig schlecht gefühlt und ich habe gedacht, alle Leute sehen mir an. Ich habe mich wie so eine Aussässige gefühlt, als ob ich einfach unwürdig bin. Ich habe mich so gedemütigt gefühlt und weiß ich, es war nicht so, dass ich das habe über mich ergehen lassen können, weil ich musste aktiv sein und ich. Nun, Mann, du hast gerade gesagt, dass dieser Lebensgefährte von deiner Mutter mehrere Männer in die Wohnung gebracht hat. Ja, also nicht auf einmal. Nicht auf einmal, also kam immer einer dann. Ja. Mhm. War der Lebensgefährte deiner Mutter dann dabei? Nein, also wir hatten ein Gästezimmer und er war im Wohnzimmer oder in der Küche. Mhm. Und musstest du mit ihm, mit diesem Lebensgefährten dann auch noch schlafen? Nein, das war nur das eine Mal. Mhm. Hast du denn dich deiner Mutter dann nach einer gewissen Zeit mal versucht anzuvertrauen? Nicht direkt. Ich habe sie oft gefragt, was los ist, oder ich habe sie ja wirklich hilflos angeschaut und sie hat aber dann immer irgendwas, ist einkaufen gegangen oder hat gesaugt oder geputzt, also sie ist mir so ausgewichen, aber richtig ausgesprochen habe ich das nicht, nein. Wenn diese Männer bei dir waren und du musstest mit diesen Männern schlafen, was hast du währenddessen gedacht? Am Anfang habe ich noch nach Gegenständen gesucht. Ich habe gedacht, irgendwie muss diesen Menschen von ihr losgehen, aber danach habe ich schon. Ich habe mich verstanden, nach Gegenständen gesucht? Ja, weiß ich. Ich habe gedacht, ich aus dem. Ja, ich hätte. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich ein Messer. Ach so. Hätte ich irgendwas getan, aber dann irgendwann habe ich das, was passiert ist, einfach abgespalten. Mhm. Weißt du, ich habe an Dinge gedacht, völlig, völlig unwesentlich und. Ja, habe einfach nur noch mechanisch gehandelt. Mhm. Wenn das Martyrium dann vorbei war. Was hast du dann getan? Wie hast du den restlichen Tag oder den Abend verbracht? Gab es da irgendwie etwas immer Wiederkehrendes? Ich bin eigentlich nur noch ins Bad gegangen und habe 2 oder 3 Stunden geduscht und gebadet und mich einfach nur schlecht gefühlt. Mhm. Gab es eine Freundin, irgendeinen Menschen damals, dem du das erzählt hast? Nein. Niemanden. Du hast es ganz für dich alleine behalten. Ja, weißt du, ich habe es versucht, aber ich habe dann gemerkt, dass ich auch immer weniger anderen Menschen vertrauen konnte. Mhm. Also weißt du, dass ich habe mich schon danach gesehnt, auch noch nach Nähe, aber ich hatte dann das Gefühl, dass die alle in einer anderen Welt leben. Weißt du, die sind weggegangen am Wochenende, hatten Freunde und... Mhm. Du warst während dieser Zeit vermutlich noch Schülerin. Ja. Hast du denn überhaupt deine Schule und deinen normalen Alltag dann noch geregelt bekommen? Ja, ich habe mich eigentlich dann wirklich in die Schule gestürzt, weil ich habe wie eine Verrückte gelernt und versucht, mich irgendwo abzulenken, weil ich auch dachte, ja, irgendwann, dann kannst du hier auch weg und ich hatte sonst nicht. Das Ganze dauerte 2 Jahre, hast du gerade gesagt. Ja. Wie endete es denn dann? Als ich 16 war, da konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, dann habe ich mir die Halsschlagader aufgeschnitten und kam dann ins Krankenhaus und dort habe ich dann nach einiger Zeit mit einer Sozialarbeiterin geredet. Mhm. Du hast dir selbst die Halsschlagader aufgeschnitten? Ja, was? Ich dachte, es sei einfach sicherer als die Arme, oder? Mhm. Sogar. Hat man, meine Mutter hat mich dann gefunden. Mhm. Und dann hast du dich dieser Sozialarbeiterin anvertraut. Ja, also es kam dann auch, also ich habe dann auch Anzeige erstattet, aber während ich im Krankenhaus war, hat sich der Lebensgefährte meiner Mutter abgesetzt und bis heute läuft grundsätzlich eine Fahndung, aber... ist unauffindbar seitdem. Ja. Das ist jetzt du bist jetzt 20, ne? Ja, 4 Jahre. 4 Jahre her. Er ist unauffindbar. Ja. Ist deine Mutter denn... Ist sie auch angeklagt worden? Nein, ich hab auch nur gegen ihn Anzeige erstattet, weil, weißt du, ich hab schon immer irgendwie auch den Wunsch gehabt, so eine liebende und warme und schützende Mutter zu haben. Und ich glaube, ich wäre damit nicht klargekommen, wenn ich... Was meinst du denn damit? Du hast gerade gesagt, du glaubst, dass du eigentlich nie erwünscht warst von Seiten deiner Mutter. Ja. Warum glaubst du das? Also ich bin aufgewachsen bei meinem Vater. Mhm. 10 Jahre und er hat sich eigentlich sehr, sehr wenig um mich gekümmert und warum bist du dann zu der Mutter gezogen? Mein Vater war Polizeibeamter und ist bei einem Einsatz erschossen worden. Mhm. Und dann hatte ich hier keine Wahl. Sie war die Einzige, die noch da war und Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Darum rufe ich eigentlich an. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Also ich bin vom Krankenhaus aus dann zahlen gekommen und habe dann aber auch sehr schnell eine eigene kleine Wohnung gehabt. Und jetzt habe ich vor 2 Wochen einen Brief von ihr bekommen, dass sie mich besuchen möchte und mit mir reden möchte. Und ich weiß nicht, ob ich das kann und ob ich das will. Weil ich werfe ihr schon vor, dass sie mir nicht geholfen hat. Ich verstehe es nicht. Du gehst davon aus, hundertprozentig, dass sie davon wusste und dass sie das geduldet hat. Ja. Ja, hundertprozentig, da gibt es gar keinen Zweifel. Mhm. Nein. Also trägt sie eine ungeheure Mitschuld, Laura. Nicht nur ein bisschen. Sie gehört eigentlich auch auf die Anklagebank. Sie ist für dein Leid mitverantwortlich. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr reden soll, oder? Hast du denn danach eine Psychotherapie gemacht? Hattest du eine psychologische Betreuung? Ich war zweimal bei einem Psychologen, aber... Zweimal nur? Ja, es war, ich habe erzählt und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob es mir nicht hin und wieder auch Spaß gemacht hätte. Und dann ist mir eigentlich alles zugegangen und ich bin... Das kann ich eigentlich jetzt wieder gar nicht glauben. Das hat ein Psychologe dich gefragt, nach dem, was du mitgemacht hast. Ob es dir nicht auch Spaß gemacht hat, ein Kind von 14 Jahren? Ehrlich, hat er dich das gefragt? Ja, er hat mich das gefragt. Junge, ich werde die Worte niemals vergessen, wirklich nicht. Was war das für ein Psychologe? Wo kam der her? Hat die Polizei ihn dir vermittelt? Oder? Vom Krankenhaus. Vom Krankenhaus, die haben mir Adressen gegeben. Ich habe dann eigentlich irgendeinen davon Und das war die einzige psychologische Betreuung, in Anführungszeichen, diese beiden Gespräche mit dem. Ja, weil ich habe überlegt, aber um ehrlich zu sein, wollte ich mich ja gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Mhm. Also ich wollte es vergessen. Aber du vergisst es nicht, das ist das Problem, Laura. Ja, du vergisst es nicht. Sag mir mal noch, wie du seitdem lebst. Hast du denn eine Ausbildung gemacht oder arbeitest du? Wie läuft das? Ja, ich habe mein Abitur gemacht und ich habe im Oktober angefangen zu studieren und habe 3 Jobs und hudel eigentlich nur so durch die Gegend, um nicht nachzudenken. Was studierst du? Medizin. Medizin? Ja. Und kommst finanziell auch so über die Runden mit den Jobs? Ja, das geht. Ich bekomme ja noch Halbwaisenrente und geht schon. Also ich bin hundertprozentig sicher, Laura, dass du das, indem du dich mit Aktivitäten zuknallst, natürlich nicht verarbeiten wirst. Das brauche ich dir als angehende Medizinerin wahrscheinlich auch gar nicht zu erzählen. Ich weiß auch nicht, ob das eine kluge Sache ist, wenn du dich jetzt mit deiner Mutter triffst. Weil ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass du gar nicht stabil genug dafür bist. Ich fühle mich auch nicht so, aber ich habe Angst, dass das irgendwie ja, ich vielleicht nachher bereue oder ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was sie auf einmal von mir will. Mhm. Weißt du, was ich viel, viel, viel, viel wichtiger fände? Wenn du ganz schnell in gute psychologische Betreuung kämst und du eine richtig lange, ausführliche, ausgiebige Therapie machen würdest. Und dann kann man, das läuft jetzt nicht weg mit der Mutter. Und dann kannst du zusammen mit deinem Psychologen auch entscheiden, ob du dafür reif bist und stabil genug bist, mit der Mutter zu reden. Wer weiß, was jetzt passiert, das kann dich ja vollkommen umhauen, was die jetzt sagt zu dir oder wie die auf dich zugeht. Ja. Warum hast du dich denn selbst noch nicht um einen, ich meine, du scheinst ja eine sehr intelligente junge Frau zu sein, nicht um so einen Weg bemüht, einen Psychologen zu finden, einen guten Psychologen zu finden? Weil es mir eigentlich, ja, ich hab gedacht, ich krieg das irgendwo hin und weil ich schon noch auch oft das Gefühl habe, dass ich einen Teil Schuld trage, weil ich weil weißt du, weil ich auch aktiv war und weil ich im... Laura, ich krieg immer einen Hals, wenn ich hier sitze und mir Frauen, denen so etwas widerfahren ist, oder auch Frauen, die vergewaltigt wurden, wenn die mir erzählen, dass sie das Gefühl haben, auch selbst mit Schuld zu sein. Natürlich seid ihr und natürlich bist du überhaupt nicht schuld. Aber auch nicht ansatzweise schuld. Du bist ein Kind gewesen. Und du hast unter Druck gehandelt. Und man hat dich verkauft, mit deinem Körper und deine Seele verkauft. Dieser Mann, der jetzt auf freiem Fuß ist, der 20 Jahre in den Knast gehört. Und du hast da überhaupt keine Schuld. Du hattest doch überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu machen, Mensch. Überhaupt keine Chance. Ich weiß nicht, ich habe aber auch Angst davor, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, gut, das verstehe ich schon. Aber ich glaube, dass das der einzige Weg ist, um so einen Horror zu überwinden. Ich glaube, man kann das nicht schaffen, indem man es verschweigt. Es bricht wahrscheinlich immer wieder sowieso bei dir raus, in gewissen Situationen. Ja. Weißt du, ich habe auch, mir eine Beziehung gehabt und ich habe auch eigentlich keine Freunde, weil ich, weißt du, sobald es irgendwie ein bisschen näher wird, ist mir völlig klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass du seitdem, oder was heißt seitdem, dass du noch nie danach eine annähernd positive, erfüllte Sexualität erlebt hast. Bestimmt nicht, ne? Nein. Mhm. Weißt du, allein deshalb ist es ja schon wert, dass du etwas unternimmst, um da rauszukommen, um das Leben auch zu normalisieren. Du bist erst 20 Jahre alt. Somit ist ja eine Blockade da, dass du dich auch auf überhaupt gar keine Liebesbeziehung einlassen kannst. Aus Angst vermutlich auch, ne? Ja, weißt du, ich höre immer, wie schön sowas ist. Und ich sehe mich auch irgendwo danach. Mhm. Warst du denn schon mal verliebt? Ja, aber ich glaube schon. Aber ich habe es dann ganz schnell abgeblockt, weil ich mich nicht drauf einlassen konnte. Mhm. Gab es denn seit diesem Horror, den du da mitgemacht hast, überhaupt mal eine sexuelle Annäherung mit einem Menschen? Nein. Gar nichts. Mhm. Ich bin eher nicht mehr in der Lage, irgendwie eine richtige Freundschaft aufzubauen. Mhm. Laura, ich glaube, es ist nicht gut, wenn du mit dieser Mutter redest. Ich sage mit dieser Mutter, weil ich auf diese Frau auch einen großen Zorn habe, mit dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Schieb das noch. Sag, dass du sie nicht sehen willst im Moment. Und kümmere dich um einen guten Psychologen. Und ich würde dir sehr gerne, und ich möchte dir unsere Hilfe anbieten. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, jetzt noch ein paar Worte redest. Ja, ist okay. Und er soll dir, und er wird dir auch, ein paar anständige Adressen vermitteln. Von Psychologen und Psychologinnen, die nicht solch dämliche Fragen stellen, wie die, von der du gerade erzählt hast. Ja, ist okay. Weißt du, Laura, wir haben uns jetzt eine ganze Weile unterhalten und ich habe ein Gefühl, dass ich dich sehr, sehr sympathisch finde. Danke. Eine sehr nette junge Frau bist. Und umso mehr bin ich der Überzeugung, dass unbedingt etwas geschehen muss, dass du eine Chance kriegen sollst, aus deinem Leben etwas zu machen. Und ich habe die große Sorge, dass du dich immer mehr verbeißt und verkantest in dir selbst, wenn du keine Hilfe von außen suchst. Das schaffst du nicht alleine. Aber du musst es wollen. Niemand kann dich zu irgendeinem Psychologen hinzerren. Das musst du wollen. Und du musst auch bereit dazu sein. Und dann hast du auch eine Chance, vielleicht irgendwann dich zu verlieben, mit Sicherheit dich zu verlieben und auch eine Liebesbeziehung zu leben. Ich hab gemerkt, dass ich dass ich nicht so wegschieben kann, wie ich das dachte. Ja. Das wäre ja sicher auch das war ein Grund, weswegen du dich hier gemeldet hast, ne? Ja. Weißt du, seitdem ich damals mit der Sozialarbeiterin gesprochen habe, hab ich eigentlich nie wieder darüber gesprochen. Ich meine es wirklich, weil ich auch Angst vorhabe, dass die Leute denken, weißt du, dass ich jemanden, den ich kenne, wenn ich das erzähle. Aber wir machen das ja so wie gerade besprochen. Du legst auf. Ja. Und du wirst von meinem Psychologen angerufen, von dem Peter. Ja, okay. Und der wird sich dann weiter mit dir unterhalten. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wünsche dir, dass du diesen Schritt wagst, möglichst bald schon. Lass die Finger von dieser Frau erstmal weg. Ja. Viel Glück. Dankeschön. Auf wieder von Laura. Ja, tschüss. Jetzt haben wir 1.41 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 55 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, ihr könnt mich anrufen, ganz einfach, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Unser Thema morgen haben wir ein festes Thema wieder, heißt, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Giuseppe ist jetzt dran, 19 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen. Hallo Giuseppe. Was soll ich sagen? Mein Thema lautet, ich habe vor 2 Tagen meinen Vater verloren. Und ja, der ist halt gestorben auf einer nicht schöneren Weise. Was ist passiert? Halt, er hat sich erhängt. Und von meiner Sicht her war er halt einfach einsam gewesen. Hast du mit ihm zusammen gelebt und gewohnt? Halt nicht mehr, halt ich, halt meine Mutter, mein Vater, meine Mutter waren verheiratet oder sind verheiratet. Und ich habe halt einen Bruder und eine Schwester und ich habe mich halt mit meinem Bruder nicht mehr so verstanden, weil er halt ein anderer Typ ist als ich, halt ein negativer Typ. Ich sag's jetzt von meiner Sicht, ich bin positiv. Ich habe meinem Bruder immer gesagt, hier, hör mal zu, du bist noch jung, er war in dem Moment noch 17 und mit 17 ist man halt von meiner Sicht noch jung. Aber du bist von zu Hause ausgezogen irgendwann? Ja, halt, weil ich immer Stress mit meinem Bruder hatte und ich war in dem Moment halt noch 18 und ich musste mich halt in dem Moment um meine Prüfung kümmern, Gesamtprüfung, Zwischenprüfung und so weiter. Hattest du denn ein Verhältnis, so ein Verhältnis mit deinem Vater, dass ihr schon mal, du hast gerade gesagt, er wäre aus Einsamkeit. Hat er irgendwas zu dir mal diesbezüglich geäußert? Ja, kann man so sagen halt. Das hat man ihm einfach das hat man einfach nur gespürt. Das brauchte man nicht zu reden. Das hat man einfach gespürt. War denn die Ehe nicht so in Ordnung zwischen deinen Eltern? Halt, die haben schon ab und zu gestritten, aber das ist ganz normal in einer Ehebeziehung, dass man sich mal streitet. Aber mein Vater wollte einfach mit keinem drüber reden. Er wollte einfach nur alleine sein. Halt, er war nicht so ein Typ, dass er dann... Aber da muss doch was viel Gravierenderes sein. Wenn die Ehe einigermaßen in Ordnung ist, fühlt man sich ja erstmal nicht einsam. Ja, und man greift doch nicht zu einer solchen, schreitet nicht zu einer solchen Tat. Hat er denn einen Brief hinterlassen, irgendwas? Ja, der hat halt einen Brief hinterlassen, wie ich es mitgekriegt habe. Hat Geld hinterlassen, eine bestimmte Summe, die möchte ich jetzt gar nicht so am Telefon sagen. Was hat er in dem, Brief Gründe genannt? Den hat im Moment noch die Kripo, halt die Polizei. Und hat halt noch ein Tonband hinterlassen. Und es war halt ziemlich geplant gewesen. Wer hat ihn gefunden? Halt, meine Mutter. Das heißt, sie hat in den Brief schon reingeguckt, vermutlich, ne, bevor die Polizei kam. Halt, sie war erstmal geschockt. Die haben dann sofort erstmal einen Krankenwagen gerufen, Rettungswagen. Und das war ja dann alles schon da gewesen. Und ich habe halt fünf Minuten später habe ich das dann auch mitgekriegt und bin halt sofort dann dahin gerannt. Hast du ihn gesehen noch? Ich durfte ihn nicht sehen. Und es war auch besser so, dass ich ihn nicht gesehen habe, weil ich soll ihn lieber in so einen schönen Erinnerungen im Kopf behalten, als wenn ich ihn da so sehe. Aber das verletzt mich halt immer im Moment. Wo hat er das denn gemacht? In der Wohnung? Keller? Im Garten. Halt. Im Garten? Kein Hinterhaus. Halt. Wir haben einen Garten so gehabt. Wir wohnen in einer Innenstadt in Frankfurt. Und ja, da hat man halt so Kleingärten und hat mein Vater einen gehabt. Den hat er schon seit 13, 14 Jahren gehabt. Ja, und der war halt immer da und an dem Tag, als es halt auch passiert ist, kam meine Mutter kurz vorbei und hat gemeint, sein Vater bei dir. Und der war eigentlich noch nie bei mir, ehrlich gesagt. Seit 1,5 Jahren wohne ich jetzt alleine schon. Der war noch nie hier, der hat ab und zu mal angerufen oder sonst was. Und da habe ich mir halt schon Sorgen gemacht. Da habe ich den ganzen Tag halt von 1 Uhr Mittag bis halt um 6, bis wir ihn dann gefunden haben, habe ich ihn den ganzen Tag gesucht, überall, egal wo ich war. Hast du schon eine Ahnung gehabt, dass irgendwas Schlimmes? Langsam schon. Ich habe mir ziemlich Sorgen gemacht und irgendwie habe ich das gespürt. Wie hat denn deine Mutter das jetzt alles aufgenommen? Sehr schwierig. Ich bin ehrlich, meine Mutter kommt langsam davon weg. Hoffen sie da bald, aber ich... Wie, sie kommt langsam davon weg? Ja, halt ein bisschen, halt locker, ganz langsam geht das halt nur, aber bei mir wird es ziemlich lange noch im Herzen bleiben. Na gut, das ist 2 Tage her, das wird von ihr auch noch nicht weggehen. Ja, halt weg geht es wahrscheinlich sowieso nicht und es ist einfach nur so, dass sie langsam ein bisschen einredet, wir sollen vergessen und er soll einfach mal... Wie, das sagt sie jetzt nach 2 Tagen? Ihr sollt ihn vergessen? Ja, weil sie möchte es einfach nicht schwieriger machen, als wie es im Moment schon ist. Er ist doch noch gar nicht beerdigt, ne? Ja, das ist es auch noch nicht halt. Das ist halt im Moment ein ziemlich starker Schock und halt, ich würde sagen, mein Vater ist halt einfach nur in Einsamkeit. Hat er sich das Leben genommen, weil er hat sich vor 4 Jahren mit seinem Bruder gestritten. Der wohnt ja auch in Deutschland, halt in Schwalbach. Die haben sich halt leider verstritten auf einer Familiengründer. Und da haben sich halt 4 Jahre nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen. Und ich war halt so ein Kontaktmann halt. Ich bin ab und zu meinem Onkel, zu meinem Vater und habe die immer versucht zu verkuppeln. Aber beide waren, auf Deutsch gesagt, immer zu faul, sich gegenseitig anzurufen oder zu zeigen. Bist du denn nicht auch sehr, sehr gespannt darauf, was er in dem Brief oder... Sehr. Was er auf dieses Tonband gesprochen haben will. Weil das wird ja nun vielleicht vieles erhellen, was im Hintergrund ist. Also deine Mutter weiß definitiv nicht, was in dem Brief drin steht. Keiner, dem wurde sofort weggenommen. Das Einzige, was man bekommen hat, das war das Geld. Hast du denn jetzt mit deinem Bruder, hat sich das denn jetzt ein bisschen arrangiert? Soll ich ehrlich sein? Ich habe versucht, meinen Bruder zu finden. Er ist im Moment irgendwo in einem Gefängnis. Halt, er wurde gerade erst eingelocht, weil er wieder Blödsinn gemacht hat. Er weiß gar nicht, was geschehen ist? Er weiß es im Moment leider noch nicht. Halt, wenn er das mitkriegt, dann wird er auch ziemlich erstmal weg von der Kap sein, auf Deutsch gesagt. Und meine Mutter und meine Schwester sind ja alle sowieso schon weg. Meine Onkel, meine Tante, meine Geschwister, halt alle die ganze Familie, auch die aus Italien. Und die sind halt alle weg. Jetzt ist wahrscheinlich auch noch gar nicht klar, wann er wird beerdigt werden können. Ja, halt, heute war halt ein, soll man sagen, so ein... Bestattungsinstitut war nochmal da gewesen, halt einer von denen, und hat sich dann halt alles aufgeschrieben und wie das halt gemacht werden soll, weil mein Vater möchte nicht eingegraben werden. Halt, er hat es schon schon geplant. Er hat es ja alles geplant. Mhm. Und er hat es meiner Mutter mal vor längerer Zeit mal angesprochen, wenn ich sterben sollte, dann möchte ich nicht eingegraben werden halt. Dann möchte ich verbrannt werden. Mhm. Und wie alt war dein Vater eigentlich? Mein Vater war 41. 41 erst. Ja. Mhm. War halt recht jung, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und ich möchte halt wenn, nur... Wenn du... Ja, du möchtest halt nur... Halt, ich würde jetzt nur gerne durchs Telefon oder halt durch allen Leuten, die jetzt gerade hier das durch Radio mitkriegen und durch den Fernsehen, möchte ich allen sagen, die alle, die jetzt allein in einer Wohnung stehen und die noch Kontakt zu ihren Eltern haben, den sollten die ziemlich stark behalten, weil die Familie ist das Wichtigste. Und die sollten halt nicht zu enden, indem sie jetzt Drogen nehmen oder sonst was. Halt, die sollten auf ihr Leben aufpassen, weil ich weiß, was es heißt, keinen Vater mehr zu haben, weil es fehlt mir jetzt schon sehr und in der Zukunft erst recht. Wie würdest du denn so vielleicht so mit einem Satz das eigentlich das Verhältnis beschreiben, das du mit deinem Vater hattest? Eigentlich hatte ich ein gutes Verhältnis, aber der hat mit mir nie drüber geredet. Halt. Nur einfach, man sollte die Person, den Vater, die Mutter ansprechen und immer für die da sein und danach, nachdem es passiert ist, erst recht. Dann hast du so eine schwere Trauer in dir. Hast du ein paar Menschen um dich herum, die dich ein bisschen trösten oder bist du ganz allein im Moment? Im Moment bin ich ganz allein halt. Ich habe gestern beim Freund geschlafen und halt, was heißt geschlafen? Ich war die ganze Nacht wach gewesen, das ist klar. Und warum gehst du nicht zu deiner Mutter? Ich kann da nicht bleiben. Weil in dieser Wohnung hat mein Vater geschlafen und ich träume sonst von denen. Halt, meine Oma ist drüben, die ist extra aus Kiel dahin gefahren zu meiner Mutter, um meine Mutter zu unterstützen. Und ich hoffe, meine Mutter, die schafft es dann und ich versuche hier erstmal klar zu werden. Josef, würdest du gerne auch nochmal mit meinem Psychologen jetzt ein paar Worte reden? Ja, stimmt schon, das wäre schon besser. Dann, du kennst das Prozedere, ja, leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, der Peter. Gut. Und ich wünsche dir für die nächste Zeit viel, viel, viel Kraft. Dankeschön. Alles Gute. Okay, vielen Tschüss, Dank. Tschüss, Giuseppe. Eine traurige Sendung heute. Lisa ist dran. Lisa, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Lisa. Wenn ich das alles höre, dann sehe ich mich schon, das von mir zu erzählen. Nein. Das ist halt in der Sendung hier, da Ein Gegensatz vielleicht ergibt den anderen oder folgt auf den anderen. Erzähl mal von deinem Thema und warum du angerufen hast. Also das geht darum, also ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, dass ich mich verliebt habe. Du hast so ein Gefühl, dass du dich verliebt hast? Ja, aber das Problem ist ja, ich bin seit 4 Jahren mit jemandem schon zusammen. Mhm. Wir wohnen zusammen und alles. Und ich habe nie so einen Gedanken daran verschwendet oder das Gefühl gehabt, dass ich mich für andere interessiere oder so. Aber seit ich den hier jetzt kennengelernt habe, ist es halt irgendwie anders. Und bei ihm ist es so, er ist auch in einer Beziehung, auch schon sehr lange. Der ist sogar 5 Jahre mit ihr zusammen und er empfindet das Gleiche. Mhm. Wie hast du ihn denn kennengelernt? Wir gehen zusammen in die Schule. In die Schule? Ja, seit einem halben Jahr jetzt. Ja. Und das macht es auch schwer jetzt, weil wir sehen uns jetzt jeden Tag. Ich meine, das hört sich vielleicht so harmlos an, aber für mich, das macht mir den Nerven irgendwie kaputt. Jedes Mal, ich frage mich, was... Sag mal, ist er auch in deinem Alter? Er ist 2 Jahre älter als ich. 2 Jahre älter. Was für eine Schule geht er, dass er mit 24 noch zur Schule geht? Ist das so Abschluss nachmachen. Abschluss nachmachen, ja. Er ist so lange schon mit jemandem zusammen. Du bist auch schon 4 Jahre mit jemandem zusammen. Das ist ja also ungewöhnlich, finde ich, ne? Das ist ungewöhnlich. Und dann schon zusammen wohnen und wahrscheinlich habt ihr auch eine Zukunft miteinander geplant. Und nun wenn man jetzt davon absieht, mit dem hier, was ich jetzt empfinde, was für den empfinde, ist mit meinem Freund, haben wir auch so unsere Probleme jetzt. Wir haben uns voll oft versucht zu trennen und er ist eifersüchtig und er Also es ist alles auch nicht mehr so ganz im Lot zwischen euch. Ja, er ist halt derjenige, der will immer zu Hause bleiben. Ich bin mehr derjenige. Ich will nicht mal alleine rausgehen. Ich sag mal zu ihm, komm, gehen wir zusammen raus oder hier, kein Bock, keine Lust den, und so. Den neuen, den siehst du nun täglich, fast täglich in der Schule. Ja. Wie nah seid ihr euch denn schon gekommen? Also so nah waren wir uns noch gar nicht. Händchen halten auch noch nicht? Nee, gar nicht. Ich meine, das halte ich mir noch zurück. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Phase ist oder ob ich mich vielleicht wirklich voll verrückt nach dem verliebe oder... Also du klingst eigentlich relativ stark verliebt. Sag ich mal so von der Art, wie du das erzählst. Ich weiß nicht. Und dann, wenn ich denke... Jetzt lass mich, ist egal, ich versuche nicht daran zu denken und es zu verdrängen und bin so einfach normal zu beachten. Wie hast du das eigentlich gemerkt? Mensch, da entwickelt sich was bei mir, da tut sich was bei mir. Ich weiß nicht, wo ich angefangen habe, den zu träumen auf einmal. Ach so. Aber ihr habt euch immerhin, offenbart, du hast es ihm gesagt und er hat es dir auch gesagt. Ja. Bei ihm ist das auch so ein bisschen, dass er auch schon öfters an dich denkt. Er denkt auch an mich und ich gehe ihm gar nicht auf den Kopf, meint er. Und er meint, er hat Angst, was zu machen, weil wenn er sich dann in mich verliebt, dann will er immer mit mir zusammen sein. Und er weiß nicht, was dann danach passiert. Also ich glaube, in solchen Fällen ist immer ganz, ganz entscheidend, dass man die bestehende Beziehung sich genau anguckt. Und so ein Gefühl kommt ja auch nicht von ungefähr. Wenn man in einer wirklich glücklichen Beziehung lebt, verliebt man sich auch nicht neu. Oder man kommt gar nicht in die Nähe des Verliebtseins. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du da mal tief in dich gehst und überlegst, ist das noch das Richtige? Liebe ich meinen Freund? Hat das eine Perspektive? Und da auch ehrlich zu dir bist. Man lügt sich ja gerne mal einen in die Tasche, ne, und sagt, es ist alles toll. Ja, ich denke das auch voll oft. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein paar Tage noch nicht in der Schule gehe und wenn ich an meine Freunde angucke und so, dann denke ich, ich kenne ihn so lange, ich kenne ihn immer, was er denkt und wie der ist und Ich würde mal vorschlagen, lass dir noch ein bisschen Zeit und beobachte dich mal ein bisschen. Lass auch noch die Hände konkret mal von dem Neuen. Aber geh mal streng mit dir ins Gericht und deiner jetzigen Beziehung. Und dann muss man weiter gucken. Ja. Erstmal Blick auf die Beziehung, nicht auf den anderen Typ. Das ist wichtig. Ja. Viel Glück. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, was habe ich denn? Ich habe hier einen Menschen. Jetzt, hier steht auf meinem Computer Prinz Michael. 28 Jahre. Und ich tippe mal, das ist der Prinz, mit dem ich vorige Woche schon gesprochen habe. Hallo. Genau so ist es. Guten Morgen, Domian. Der schwule Prinz aus Sachsen-Anhalt, ne? Ja, richtig. Der andere hieß nochmal wie, dein Kompagnon? Das war der Thomas. Der Thomas, genau. Ja. Ihr seid das ein schwules Prinzenpaar im heterosexuellen Karneval in Sachsen-Anhalt. Genau. So kann man sagen. Ne? Ich war ja völlig aus dem Häuschen, dass das möglich ist. Ja, und ich muss mich ganz stark bei dir bedanken. Es hat geklappt, wir kommen nach Köln. Ist es wahr? Ja, ich hab letztes Mal, als du angefangen gesagt hast, ihr seid ja die prädestinierten Gäste für die rosa Sitzung, für unsere tolle rosa Sitzung hier in Köln. Da müsstet ihr ja mal zu Gast kommen. Ja, erzähl, wie hat sich das ergeben? Ja, ereilte ein Anruf am Montag. Aha. Helmut Sohnle. Ja, das ist der Oberboss und der tolle Organisator. Genau. Der ganzen Sache, ja. Genau, richtig. Der hatte bei uns angerufen. Aha. Hat gesagt, er hat die Sendung bei dir gesehen. Ja. Und ihn ärgert nur, dass wir uns früher noch nicht bekannt gemacht haben. Ja. Und er freut sich drauf, wenn wir vorbeikommen würden. Und wir haben uns das geeinigt drauf, auf diesen Sonnabend um 20 Uhr im Gloria. Ich hoffe, dass das auch alles klappt. Wir haben im Moment große Schwierigkeiten hier in Köln mit einigen schwulen Lokalen, unter anderem auch mit dem Gloria. Aber ich vertraue mal auf die Improvisation der Organisatoren. Wenn es nicht im Gloria stattfindet, findet es woanders statt. Mach dir mal keine Sorgen, es wird schon stattfinden, aber man wird dir vielleicht mal mitteilen, in einem anderen Lokal, in einer anderen Lokalität. Ja, bisher ist uns nichts anderes zu angekommen. Ja. Also ich habe von einem Redakteur von dir gehört, ja, dass wohl das Gloria nicht der Veranstaltungsort sein wird, aber ja, ich hoffe mal, dass es trotzdem... Also ihr beiden zieht am Samstag wahrscheinlich mit großem Applaus, mit riesem Applaus hier in Köln ein. Was werdet ihr machen? Habt ihr euch schon irgendwas überlegt? Ja, wir werden einen Einmarsch erstmal bekommen. Ja. Und werden kurz auf die Bühne gehen. Ja. Dort vielleicht noch ein paar Worte sprechen. Ansonsten dürfen wir uns in Ehrenloge platzieren. Das ist wunderbar. Und ich will mal sehen, es zu arrangieren, dass ich auch da sein werde. Das wäre schön. Und dann lernen wir uns kennen. Das ist doch wunderbar. Das wäre ganz schön. Dann sage ich mal jetzt einfach bis Samstag. Ja, schönen Morgen noch. Mein Lieber, vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das ist schön, so eine Rückmeldung, das zu hören. So, meine Lieben, das war ja wie gesagt eher eine traurige Sendung heute, abgesehen von dem Schluss, der recht erfreulich war. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen und sage euch, dass in der Technik Jeanette Krause war. Und morgen heißt unser Thema, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Geht mal in euch und überlegt, was ihr in eurem Leben schon an kleinen Schweinereien vielleicht oder auch an großen, gewichtigen Dingen getan habt, nur weil ihr materielle Vorteile davon hattet. Das muss ja vielleicht nicht direkt Geld sein, sondern auch irgendetwas anderes. Vielleicht ein Job oder Geschenke oder was weiß ich. Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Um 1 sind wir da, hier im Radio, und im WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht und bin gespannt auf morgen. Macht's gut. Tschüss.